Abschnitt 13 aus Miniaturen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von D. Höfelmeier. Miniaturen von Karl Hauptmann. Der tolle Zwerg. Er war ein Zwerg. Nichts Großes ragte in ihm. Die Pläne krochen in ihm wie Maulwürfe in ihren Gängen. Sein dicker Kopf lag auf breiten Schultern dicht auf und seine ganze Gestalt war breit und schwer. Nichts Großes ragte in ihm. Das hatten ihm nur die Freunde eingeredet, die lang und hager waren, Gläser über die Augen brauchten, um in die Weite zu blicken und deren Stimmen dünn tönten und im Rauschen des Meeres oder in der Einsamkeit verlassener Felsen wie kaum gehörtes Verhalten. Seine Augen blickten durchdringend und sicher, hellbraune Augen, wie nur selten einmal ein Mensch ein Auge hat. Eher ein Vogel. Und das war seine Freiheit. Und sein beständiges Lachen im Blick, ohne einen Schein Fröhlichkeit, kam nur daher, weil er seine Freiheit fühlte. In seiner Stimme Ton klang nichts Fröhliches, nur harsches und raues Getön, das zum Meeresrauschen passte und auch zum Flüstern einsamer Halden, wenn er mitten in den Klippen stand, wie eine Gemse in Zacken und Schrunden, ohne Großfurcht und Achtung vor Gründen. Das waren nur die Freunde, die ihm sagten, dass Hohes in ihm rage und dass er einer wäre, dessen Haupt in die Wolken reichte. Freunde nannten sie sich, was man so Freunde nennt. Sie schauerten heimlich vor seiner Kraft, die ganz erdig war. Ganz wie felsenhart seine Muskeln. Er lachte aus gedrungenem Brustkasten hart und rau, wenn sie unter Wolken auf Felsen standen und weit in die Lande sahen. Einmal begannen sie ihre Kräfte zu messen. Die Hageren rückten sich erst die Brillen fest und sahen tief unten mit Schauer und Angst die zerrissenen Schlünde. Aber der Zwerg nahm die eckigsten Felsköpfe und ließ sie durch die Lüfte pfeifen, dass man es hörte wie aus einem Feuerrohr. Lachend tat er alles, denn er verachtete die, die um ihn waren. Er wusste längst, dass es Feiglinge waren und er sich vor dem Tode und vor dem Leben nicht fürchtete. Und jedes Mal, dass er einen neuen Felskopf in den Abgrund warf, immer weiter hinunter, dass dann mitten unten im See die spiegelnde Flut in stillen Kreisen zu ziehen begann, denn es war eine Morgenfrühe und Morgensonne schoss in Strahlenbüscheln schattendunkel in die dunkelsten Täler und silberte den verschlafenen See. Jedes Mal lachte der knorrige Kleine mit einem schneidenden Gelächter, das in der steinigen Höhe wetteiferte mit den harschen, flatternden Sturmlauten, die unsichtbar mit der kühl verwehenden Nachtluft zerstoben wie fliehende Geister. Und eine Schar Kurzsichtiger und Ängstlicher um ihn, die ihre Brillen gerückt und endlich auch Steine zu Tale zu schleudern begonnen hatten. Aber sie sahen nur immer verstohlen auf den mächtigen Zwerg. Sie wollten nur sehen, ob er es merkte, dass auch sie Kraft hätten. Denn sie verstanden auch heimlich sein Lachen, das in ihre Herzen griff wie der Morgenwind in ihre Tücher, die sie ängstlich hielten. Sie wollten einmal ein Gefühl fühlen wie »Ich bin auch einer«, so dass sie nicht sahen, wohin ihre Steinwürfe flogen, nur immer hastiger und leidenschaftlicher drängten, ihn zu fühlen, sein Auge zu locken, aus seiner Brust ein Lachen auf ihre Kraft und ihre Ziele. Und sie merkten gar nicht, dass der Zwerg längst vergessen hatte, dass er unter ihnen war. Dass der sich nur noch in Höhen fühlte, der kleine Kraftmann, und zwischen Felsenschroffen stand, die wie Götzenbilder im Morgenlicht sich strahlender und strahlender hoben. Felsenköpfe, wie von sicherer Kunst in den Himmel gebaut, mächtige, plumpe Götzenbilder, fast wie wenn die alten Urweltlichen auch einmal Zwerge angebetet. Groß und mächtig durch die Fülle und Wucht im Steingetürm, wie ungeheuer und schwer und ohne dass je ein Lied könnte aus solchem breitem Felsenmunde in die Himmel tönen, eher ein furchtbarer, unerhörter Chor, wenn die Schar einmal die wulstigen, plumpen Steinlippen aufgetan hätte. Ein Donnerbrüllen, wie wenn Bergtrümmer zu Tale gehen und Wasserstürze aus allen Himmeln sich mischen mit dem Angstgeschrei der Vögel und Waldtiere und dem Jammergestöhn der Stürme. Und der Zwerg lachte jetzt so ungebärdig wie nur einer und brachte die Hageren plötzlich ins Grausen. Wenn sie ihn ihren Freund genannt, so konnten sie hier am besten ermessen, wie es eigentlich um den Freund war. Jetzt stand der mächtige Zwerg unter seinesgleichen im Morgenlicht. Da fingen die Hageren wohl zu zittern an. Das war ein Erdgeborener, wie die gewaltigen Urhäupter, die in Golde gebadet, keinen Ton mehr gaben, nur umstöhnt ragten. Dass die ragten, wusste der Kleine. Das war es, was ihn heimlich so zu stacheln schien, dass sein Lachen wie Schwerter klang, die aneinander schlugen. Nun wusste er es, was daran war, wenn die Freunde gesagt hatten, er rage, unterdessen er ein kleiner, plumper Zwerg, wie ein dummer, knorriger Block unter Gewaltigen stand, die die Morgensonne noch heerer machte. Jetzt trällerte er seine ganze heimliche Tollheit aus und sein tückisches Planen. Jetzt hatte er seinen Raubtierblick äugend um die Felsen gehoben. Jetzt wollte er eine Schwäche und Blöße gewinnen und duckte sich, wie eine Katze sich duckt, die um einen Maulwurfshaufen schleicht, um hinterrücks zu springen. Haha! Ein Blick wie eine Nadel. Die Götzen im Luftkreis standen allein. Die Freunde begannen sich vorzudrücken. Sie dachten nicht anders, als dass er in seiner erdgründigen Wildheit auch sie nicht schonte. Sie hatten ihn nicht gekannt. Sie wussten jetzt, dass er ein Toller war, der seine Freunde fand, wo man nicht dachte. Die feigen Schwächlichen hatte er einmal nur so ganz von Ferne angesehen, wie man Fliegen an der Decke spielen sieht. Hu, fort, hatten die Hageren nur gedacht, und kochen längst ängstlich in den Felsen nieder, aus den kalten Morgenlüften, in die der starke Zwerg sie emporgeführt, und sahen nur noch von Ferne schaudernd zurück. Aber der Kleine umschlich noch immer die Götzenbilder. Die Gräser um ihn flüsterten. Der Himmel hing voll goldener Schnüre von Berg zu Berg in den hellen Morgen. Und dann, Juchai, wie eine Jagd auf Götzen, die nicht mehr Kraft hatten, so umtollte der kleine erdige Krumme plötzlich die leuchtenden Steingebilde. Steine im Luftraum flogen und sausten wie Kugeln gegen die Urweltlichen. Sein Lachen erfüllte die Luft wie ein Poltern. Die Flatterluft brachte unsinnige Flüche, die der Kleine lustig ausstieß, jedes Mal, wenn einer des Götterchores getroffen auf die Halde sank. Ein sich Recken und Dehnen, dass die Hageren scheu von Ferne standen und starrten, als wenn ein Krater sich aufgetan, der Steine in die Luft perlte in freiem Lüftespiel, und als wenn heimliche Grundkräfte grollten und gurgelten. Immer neue Steinwürfe kamen und zertrümmerten die alten Götzen, die längst nicht mehr Form und Ansehen hatten. Immer neues Gelächter wie aus Bergstürzen und wilden Rinnsalen kam schneidend mit dem Winde. So trieb der Zwerg seine verwegenste Lust, bis dann nur ein Berg voll Felstrümmer lag und die weite sonnige Felsenhalde einsam glänzte. Jetzt warf er sich zufrieden in die Trümmer. Die Frühsonne blitzte um die Gräser und Anemonen standen um ihn wie Bäume gegen den Raum. Er sah einsam in die weite Welt, fern in Täler, und aus der Höhe verklangen die Lärmlaute, stieg heiteres Pfeifen von Liedern. Morgenrufe eines Einsamen, eines ewig Einsamen, der nach seinesgleichen rief, nach einem urstarken Zwerge, der mit ihm in Klüften hauste, sich vor den Urweltlichen auch nicht fürchtete und nicht vor den Gelüsten aus der Brust des Mächtigen. Und immer noch kam es wie helles Gelächter. Das Lachen klang den Feiglingen, die niederschlichen, zu Tale nach. Das Lachen machte sie klein und elend, seit sie wieder daheim waren. An dem Lachen sind sie gestorben, wie an einer ewigen Krankheit. An dem Lachen des Zwerges, der in der Morgenfrühe dann in Anemonen einsam lag in der weiten Sonnenwelt, und der sagte, hier ist mein Reich. Der die Steinbilder zertrümmert und die Fratzen der Urweltlichen in Stücke zerschlagen im jüngsten Morgenspiel. Ende von Abschnitt 13.